Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Und dazu begrüßt sie Karl Lippegaus. Auf über 700 Seiten erzählt der französische Autor Émeric Leroy die Geschichte der Canterbury-Szene. Und die wird uns heute bis 6 Uhr live in der Radionacht Jazz beschäftigen. Auf den Spuren der Canterbury-Szene mit Musik von Soft Machine, Caravan, Gong, Egg, Matching Mole, Hatfield and the North, National Health und anderen Bands. If I were black and I lived here, I'd want to be a big man in the FBI or the CIA. I don't, and as I'm free, white and 21, I don't need more power than I've got, except for some time when I'm broke. Thank you. Das war zum Auftakt Musik von der Gruppe Soft Machine aus ihrem ersten Album und dann Musik von David Allen und seiner Gruppe Gong. Die Canterbury-Schule oder die Canterbury-Szene. Eine Szene? Eine Erfindung von Journalisten, wie der Musiker Robert Wyatt meint, was nicht ganz falsch ist. Am 8. Dezember 1973 erscheint in der britischen Musikzeitung Melody Maker ein Artikel des jungen Kritikers Steve Lake mit dem Titel Canterbury Tales. Auf einem Foto zwei vertraute Gesichter, noch ganz jung, Robert Wyatt und Hugh Hopper, die Rhythmusgruppe der fabelhaften Soft Machine. Angefangen hat nun mal alles in Canterbury, schreibt Emeric Leroy in seinem neuen Buch. An der Simon-Langton-Schule begegneten sich die zukünftigen Säulen dieser Szene, Robert Wyatt, der Keyboarder Mike Rutledge, der Bassist Hugh Hopper und David Sinclair, Orgel. 1964 formierte sich an dieser Schule in Canterbury eine Band, die sich The Wild Flowers nannte. Wildflowers aus Canterbury. Wildflowers, benannt nach einem Buch über wilde Pflanzen und mit einem E hinter dem Wild als Hommage an den Dichter Oscar Wilde. Canterbury ist also der Geburtsort dieser Szene, die diesen Namen trägt. Und auch wenn der Hauptteil der Musiker nach London umzog, bevor sie ihr Publikum fanden, vor allem in Frankreich und den Niederlanden, etwas später auch in Deutschland und Italien, mehr als in Großbritannien jedenfalls. Der Bassist und Sänger von Caravan, Richard Sinclair, spricht gerne von dem unauslöschlichen Eindruck, den für ihn als Junge das Singen in der Kathedrale von Canterbury bedeutete, eine Erfahrung, die etwas vor ihm auch der Organist Mike Rutledge gemacht hatte, später Keyboarder bei Soft Machine, das Singen der Hymnen der anglikanischen Kirche. Was dann in Canterbury passierte, war weniger eine Szene als in den Zeiten der Beatles, wo man von einer Liverpooler Szene sprechen konnte. Canterbury hat sich der Musik, um die es in dieser Radionacht Jazz geht, immer gleichgültig gegenüber verhalten. Took a trip through the night just to get here for I being myself recently. Now I try my best to make it sound nice. I hope that the music turns you on like it's turning on me. Should be a love symphony. And through the medium of the man I'm above, I would like to sing this song in the Hatfield style. Thank all the mothers who make cups of tea. If they didn't care for us, we wouldn't be here to sing our songs and entertain. Plug us in and turn on the mains. We have to leave here tonight. Field and the North mit Big Jobs No. 2 und der unverwechselbaren Stimme Richard Sinclairs. Mit dem progressiven Rock seiner Zeit hatten die Musiker aus Canterbury gemeinsam, dass sie die 3 Minuten Songform durchbrechen wollten. Und hinzu kam noch eine Begeisterung für den Jazz und fürs Improvisieren, was diese neuen Bands in die Nähe des Jazzrock brachte. Hinzu kam aber auch eine Weigerung der Sänger, Rocksongs mit falschem amerikanischen Akzent zu singen. Hier konnte man es genau hören. Richard Sinclair singt wie ein Engländer. Typisch wurde auch der Sound der verzerrten Orgel, überhaupt eine Bevorzugung von Tasteninstrumenten statt Gitarren. Und dann gab es noch das Singen ohne Worte. Ein sehr virtuoses Singen, auch sowas wie eine Flucht vor allem, was irgendeine Bedeutung transportieren könnte. Robert Wyatt vermochte schon früh Ton für Ton die Soli großer Jazzmusiker mit bzw. nachzusingen. Die Stimme ist bei den Canterbury Bands ein Instrument unter anderen und die Worte sind nur gleichsam der Brennstoff. Thank you. Das war Robert Wyatt mit seiner Gruppe Matching Mole, die er nach seinem Ausscheiden bei Soft Machine gründete. Und diese Improvisation nannte er Instant Pussy. Die Gebrüder Hopper, Brian und Hugh aus Canterbury, der Gitarrist Richard Sinclair und sein Vetter David an der Orgel, Pye Hastings und Phil Miller Gitarren. All diese Leute kannten sich schon sehr früh, machten gemeinsam Musik, formierten und trennten sich wieder, gruppierten sich neu, auf eine Weise, wie man sie eigentlich nur aus Großfamilien kennt, wo man alles miteinander teilt. Und noch etwas sehr Wichtiges, sie waren fast alle Autodidakten und erfanden eine neue Musik. Es gab kein präzises ästhetisches Projekt, sondern nur das Verlangen zu musizieren, und selbst Soft Machine, die 1966 sich zusammentaten, hatten nur eine Prämisse, dass jeder der Mitglieder auf demokratische Weise musikalisch ausdrücken konnte, was ihm vorschwebte. Eine Band wie Hatfield and the North kam erst wirklich zusammen, nachdem ganz genau geklärt war, wo die Gemeinsamkeiten lagen. Robert Wyatt, Mike Rutledge, Hugh Hopper, sie hörten lieber Free Jazz als Popmusik, Ornette Coleman und John Coltrane lieber als Elvis oder The Shadows. Erst als um 1965 eine experimentellere Variante von Rockmusik hörbar wurde, da wendeten sich Robert, Mike und Hugh einer Musik zu, die sie vorher noch zu simpel gefunden hatten. Jetzt wurde ihnen allmählich das unvermutete Potenzial der Rockmusik klarer. Hören wir vom Soft Machine Bassisten Hugh Hopper eine Version von Ornette Coleman's Lonely Woman. Thank you. Schlüsselfigur für die ganze aufblühende Szene war ein sehr skurriler Typ aus Australien, David Allan. Er erzählt, irgendwann haben sie angefangen, viel Rock'n'Roll bei uns in Australien zu hören. Ich hasste dieses Zeug. Ich hatte den Eindruck, sehr über diesen Dingen zu schweben, denn ich hörte ja Jazz, Wes Montgomery, Barney Kessel. Ich ging rückwärts vor. Ich fing erstmal an mit der reinen Lehre, zeitgenössischer Musik. Reine Lehre. Alle in meinem Alter hörten das. Die Wiener Schule, John Cage, Karl-Heinz Stockhausen, Luciano Berio. Alles, was als Avantgarde galt. Als ich mich dann auf den Jazz stürzte, begann ich bei Cecil Taylor. Dann ging ich weiter zurück auf obskurere Sachen. Hörte viel Mingus, Miles, Monk, Coltrane. Bis zurück zu Charlie Parker. David Allan ganz früh mit der Band, aus der Soft Machine hervorging, My Head is a Nightclub. My head is a nightclub, you see. And inside the nightclub, there are little red lights on every table. There are people at each table. Glasses tinkle. There is also background music. And although they all converse in gentle voices, I cannot hear what they say. But when the club is closed and everyone has gone, the sole remaining waiter slyly dons his early morning madness and begins to scream. Effortlessly, the great dictator works me, and I write. David Allan, 1963 mit Robert Wyatt am Schlagzeug. Er gilt seit 22 Jahren als hip, ein feiner Kenner der neuesten Tendenzen im Jazz. David reist mit einer eindrucksvollen, sehr gut ausgewählten Plattensammlung, Pfeife rauchend herum. Eine Sammlung, in die sich seine jungen Freunde in Canterbury Hals über Kopf hinein versenken. Sie hungern und dürsten nach Musik. David ist aber vor allem ein Freigeist, ein Freidenker, der außerhalb jedweder Norm und Konvention lebt und für die Leute, die ihn erleben, wird ein Lebensmodell erkennbar bei ihm, eindrucksvoll auch für jene, die noch einen Platz in Schulerziehung haben wollen. The next tune is going to be a rock and roll number. It's not, I didn't really intend it to be a rock and roll number, except that I keep getting a vision, a sort of mirror vision in my mind of myself standing up here with a guitar around my neck. Some people say it's laziness, and I better do some work. The cat, he spends his time sound asleep both night and day. But when I try to do the same, they tell me, get walking on your way. I get a walking. Time so steadily, I thought it was alright. I wondered why she looked around at all the other guys. But then she upped and she left me, and I realized it was my slow walking talk, my slow walking talk. Yeah, yeah. Thank you. Robert Wyatt im Oktober 1968 in einem Studio in Hollywood. Und wer war da am E-Bass? Sein Freund Jimi Hendrix. Freigeister, darum ging's im eben gehörten Text aus dem Buch von Emmerich Leroy. Der Freigeist David Allen sieht sich gezwungen, das Haus von Robert Wyatts Mutter zu verlassen, nachdem bekannt wurde, dass ihr Sohn sich umzubringen versucht hatte. Der Australier war fälschlich beschuldigt worden, Robert dazu ermutigt zu haben. 1962 zieht David Allen von London nach Paris. Robert bricht die Schule in Canterbury ab und zieht durch Europa, um schließlich in Deia auf Mallorca zu stranden, bei dem berühmten Schriftsteller Robert Graves, einem Freund der Eltern. Zurück in England nimmt Robert, der inzwischen großes Interesse am Schlagzeugspielen gefunden hat, wieder Kontakt zu seinen Freunden Brian und Hugh Hopper auf. Hier aber noch einmal David Allen mit einem kleinen jatzigen Sketch. Belly full of telephone, gut full of telly, cool damn heels, hot damn feels, fool that phone, carve that stone, knock that rock, it's a click clack clock, it's a time to be knock knock, who's who, you two, anybody there? Knick knack, belly whack, a give a dog a break a brack, you're cool, I'm cool, everybody's so cool, you're cool, I'm cool, everybody's so cool. Bye bye, bye bye, sci fi, flow, flum, twiddle, flum, toe, rag, fashion, mag, who's the funny one with the belly laugh, kneecap, what's that, alligator, radiator, menthol, benzol, dingbat, pussycat, bum, no, belly goat, deep throat, ferry boat. New star, crocodile, big deal, jellybone, who's stone? Okay, now then, favour rapers, hop shop capers, chanters, ranters, planters, danters, sausages and mash, have another bash, gosh! Sperm whale, brown ale, say when I'm going back to come again, now and then. Dieser Mann hatte wirklich Swing. Wir spielten eine ziemlich radikale Form von Jazz, erzählte David, mit einem eher vom Rock geprägten Gitarrensound, sehr laut verstärkt und die Gitarre komisch gestimmt, um nicht zu sagen ungestimmt. Mein Freund Robert klopfte auf Karton und Plastik und Hugh Hopper zupfte an einem ziemlich primitiven E-Bass. In Paris begegnet David dem amerikanischen Komponisten Terry Riley und sie experimentieren gemeinsam mit Bandschleifen, Tape Loops. Und ihnen schwebt eine Art Endlosmusik vor, etwas, das Hugh Hopper sehr prägen wird. Zudem interessiert sich David sehr für die Schriften eines gewissen William S. Burroughs. Januar 1965. Die Band in Canterbury nennt sich The Wildflowers nach Oscar Wilde. Sie geben ihr erstes Konzert, Hugh Hopper, Kevin Ayers am E-Bass und Gesang, Robert Wyatt Drums und Gesang, Brian Hopper Saxophon und Richard Sinclair. Out of the trailing its golden spray, my heart burns with fortune, turn the trail to light my way, my way. Happiness, hope for happiness, hope for happiness, happiness. Auf dem ersten Demo, A Certain Kind, findet sich noch keine Spur von den späteren Experimenten der Soft Machine. In unseren Anfängen, sagte Robert Wyatt 1969, brachten wir einen Song und sofort wurde gepfiffen und gebrüllt, macht, dass ihr wegkommt. Die Idee, ohne Unterbrechung zu spielen, kam uns dann, weil wir merkten, sie konnten das nicht immer so weiterbrüllen, erst am Ende des Konzerts. Julian, genannt Pye Hastings, ist ein schottischer Gitarrenspieler und Sänger und macht nach dem Abschied Robert Wyatts bei den Wildflowers mit, der Band, die Soft Machine voranging. Mit dem Organisten und Pianisten Mike Rattledge steigt sofort das musikalische Niveau. Der Gitarrist David Allen fand, Zitat, Robert origineller und einflussreicher. Mike suchte noch seinen Platz. Seine Ideen für die Arrangements waren anfangs eher konventionell, aber er hatte einen sehr persönlichen Sinn für Melodien, subtil und mit einem ganz eigenen Sound. Rattledge kann sich eine teure Hammond-Orgel nicht leisten und spielt auf einem Modell namens Vox Continental. Laut Rattledge entdeckten sie, dass sie die Musik machen konnten, die sie wollten, sie als Popmusik präsentieren durften und eine Chance hatten, gehört zu werden. Kevin Ayers mit Mike Rattledge an der Orgel, Song for Insane Times. People say that they want to be free. They look at him and they look at me, but it's only themselves they're wanting to see, and everybody knows about it. We talk all night and we're all turned on. Everybody heard him singing his song, telling us there was work to be done, and we all sung the chorus. I am the walrus. Yes, Disneyland has come to town. Everyone's dressed and standing around. Alice is wearing her sexiest gown, but she doesn't want you to look at her. Beautiful people are queuing to drown. Wait for the lifeguard to put on his crown, but he's up at the other end of town, trying to talk to the mirror. He knows what he means. He sits on the floor and has beautiful dreams. Then he gets brought down by a woman who screams. But he knows it's only a record. Oh yes it is. His brave new girl stops feeding the ants and looks at him with her septic pants. She still knows how to make him dance. Forget about emancipation, it's all imagination. And you and I, we sit and hug. We know something's got to come to get us off our endless bum. There's probably one in the bathroom or in the hall. Und das war schon mal ein Vorgeschmack auf die verzerrte Vox Continental Orgel von Mike Rutledge. An den Drums Robert Wyatt. Robert bestand immer auf der besonderen Bedeutung David Ernst. Er hat gesagt, die erste Soft Machine, das war David. Die zentrale Figur jener Epoche der Band, der große Inspirator mit seinen Ragas, seinen Songs, den rhythmischen und klanglichen Vorstellungen, seine Idee, lange Improvisationen zu machen. Und dann Davids verrücktes Gitarrenspiel. Er war der einzige seiner Zeit, der keinen Blues imitierte. Darin bestand das anfängliche Originelle an Soft Machine, meinte auch ihr erster Bassist und Sänger Kevin Ayers, den wir gerade hörten. Wir wollten uns von den bekannten Normen fernhalten, wohl auch der Grund dafür, warum man unsere Musik in den USA nie verstanden hat. Kevin hatte entscheidenden Einfluss auf die Gruppe, weil er der Erste war, der sich traute, mit englischem Akzent zu singen, sagt Robert Wyatt. Mike Rutledge lüftete das Geheimnis um den Bandnamen Soft Machine. Es war William S. Burroughs, der sich den Titel von einem amerikanischen Physiker während einer Konferenz ausgeborgt hatte. Es war ein Begriff, der auf die gesamte Menschheit anwendbar sei, wurde gesagt. Wir seien alle weiche Maschinen. Das Credo unserer Popgruppe wurde, wenn wir die Musik machen, die wir lieben, würde alle Welt das Resultat mögen, weil wir eben weiche Maschinen sind und unsere Musik die von Soft Machine ist. Folgte ein eher chaotisches Gastspiel. Da, wo auch die Beatles schon mal sich versucht hatten, nämlich auf der Reeperbahn in Hamburg. Für die fünf jungen Engländer entpuppte es sich als absoluter Albtraum. Robert Wyatt hatte die Idee, ununterbrochen zu spielen. Statt einer Abfolge aus Thema, Solo und wieder Thema, wie im Hardbop, fand ich es interessanter, das Mittel zu finden, um einen Fluss zwischen den Stücken zu garantieren, indem man Fragmente benutzte, die nicht sehr entwickelt sein mussten, aber das Ganze zusammenhielten. Ich dachte mir, so würde man stärkere Kontraste erzielen. Jedes Stück wird Teil eines großen Ganzes, das harmonisch erscheint, eine Art tönender Landschaft, die während des Abends sich vor dem Publikum nach und nach öffnet. David Allen sah darin einen der ersten Versuche einer Synthese zwischen Popmusik und Jazz. As Long As He Lies Perfectly Still von Soft Machine aus ihrem zweiten Album. Das war der erste Teil der Radio Nacht Jazz. Nach den Nachrichten geht's weiter mit unserer Reise in die Canterbury-Szene. We'll be right back.